Hier sind die Radio Mittelweser Lokalnachrichten mit folgenden Themen. Kein Platz für Flüchtlinge, 40 Jahre Weißer Ring und Thomas Mucha gewinnt Landesmeisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler. Guten Tag. Morgen tagt der Ausschuss für Finanzen und zentrale Dienste der Stadt Nienburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Nienburger Rathaus. Seit 40 Jahren gibt es die Hilfsorganisation Weißer Ring. 1983 wurde die Außenstelle in Nienburg gegründet. Unterstützt werden Kriminalitätsopfer und ihre Familien. Genaueres weiß Außenstellenleiter Peter Rosenkranz. Der Weiße Ring ist eine bundesweite, einzigartige, sage ich mal, Organisation, die sich als einzige eben um Kriminalitätsopfer kümmert. Dass die Opfer endlich auch mal im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Die Öffentlichkeit will den Täter sehen, was passiert mit dem, was hat er gemacht. Das Opfer bleibt alleine, ist vergessen und ist natürlich schwer gezeichnet, aber keiner kümmert sich um ihn. Das war der Hintergrund, weshalb der Weiße Ring gegründet wurde. Die Samtgemeinde Maglur benötigt weiteren Wohnraum für Flüchtlinge. Dies teilte nun das Amt für Zentrale Dienste und Bürgerservice der Samtgemeinde mit. Für bereits angekündigte 30 Flüchtlinge sei aktuell kein Wohnraum vorhanden, so Leiter Fritz Jansen. Die Samtgemeinde hofft auf die Unterstützung der Bürger. Und nun der Sport. Am Samstag fanden in Langendamm die niedersächsischen Landesmeisterschaften im Billard-Einband Klasse 4 statt. In der Vorrunde kämpften 8 Teilnehmer in 2 Gruppen um den Finaleinzug. Im Finale ging es dann zwischen dem Langendammer Thomas Mucha und Dieter Vogt aus Braunschweig über die volle Distanz von 30 Aufnahmen. Am Ende hatte Mucha mit 20:19 Bällen die Nase vorn und gewann Meistertitel und Goldmedaille. Die Bronzemedaille ging an Manuel Engelking, ebenfalls vom SCB. Soweit die lokalen Themen zur halben Stunde. Zum Nachhören auch auf Facebook, auf unserer Homepage und auf der Radio Mittelweser App.